eine deutsche Ärzteschaft, wie sie hier herangezogen werden soll, wird nicht mehr das starre Schema und das Dogma höher stellen als manche alte Überlieferung der Volksheilkunde und so eine Kluft aufkommen lassen zwischen Arzt und Volk. Diese junge Ärzteschaft wird vorurteilslos prüfen, was dem Volke dient, woher immer es auch kommen mag. Es wird rücksichtslos die praktische Anwendung jeder Heilmethode verhindern, für deren Erfolg nicht die Erfahrung zeugt. Andererseits wird sie alles Heilwissen des Volkes, mag es vom Gelehrten oder mag es vom Laien stammen, für das Volk auswerten. Eine deutsche Ärzteschaft, wie Altrese sie mit heranzuziehen bemüht ist, weiß, dass ein Volk nicht allein mit Medikamenten und Instrumenten gesund erhalten werden kann. Sie weiß, dass Medikamente und Instrumente notwendige Hilfsmittel einer ärztlichen Kunst sind, die, wenn sie Erfolg haben und wirklich Gesundung bringen soll, ausgeübt werden muss von Menschen mit seelischem und geistigem Einfluss auf Patienten und auf das ganze Volk. Einen solchen Einfluss kann aber nur der ausüben, der in der Verbundenheit mit seinem Volk und nicht in der Abgeschlossenheit eines Studierzimmers oder eines Laboratoriums die ärztliche Kunst erlernte. Geben Sie sich keiner Täuschung hin, dass wir etwa von heute auf morgen jeden Zustand erreichen können, wie wir ihn für den nationalsozialistisch-deutschen Ärztestand erhoffen. Wir brauchen Zeit zur Entwicklung, auch hier.